8. Liebe Kunden, heute im Angebot Erdbeeren aus Spanien, 500 Gramm nur 1,99 Euro. Bananen, das Kilo jetzt nur noch 3,49 Euro. Greifen Sie zu!